Ich stehe nicht im Verdacht, Sympathien für die Nazi-Generalität und die deutschen Junker zu hegen. Aber es gab natürlich, vor allem im Umgang mit dem 20. Juli, ganz verschiedene Motive und Einbindungen. Das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Es gab ganz sicher ein Loyalitätsproblem mit Fahnenneid und Gewissenskonflikten. Und es gab ebenso sicher den kalten Opportunismus, der sich dem siegreichen Feldherrn Hitler verbunden hatte und ihn dann fallen ließ, als die Rittergüter von der anrückenden Roten Armee bedroht waren. Und es gab überzeugte Männer des Widerstandes, die um der Sache und um des deutschen Namens willen aktiv wurden und als Einzelne ihr Leben geopfert haben. Mich hat das damals alles nicht sonderlich berührt. Das war alles viel zu spät gekommen und von außen undurchschaubar. Betroffen gemacht hat mich erst wieder das Nachspiel, als Freislaus Volksgerichtshof wütete. Wie sich da eine Gerichtsbarkeit als blanker, bislang nie gekannter Terror entlarvte. Da erst, in den Tagen und Wochen nach dem Attentat, kam mir innerlich das Schicksal dieser Menschen wieder etwas näher. Wer zuvor über ein Jahrzehnt aus freiem Willen und zumeist aus tiefer Überzeugung diesem Regime gedient hatte und unweigerlich auch diesen Krieg zu verantworten hatte und zu höchsten Ehren und großer Machtfülle aufgestiegen war, diese ganze Gruppe von Menschen stand mir schon vom Typ her sehr fern. Daran hat für mich auch der 20. Juli nichts geändert.